bla bla. Das ist einfach jetzt mal so hinkacken, ey. Scheiße, wenn es mal kaputt geht. Was soll ich machen, okay? Hey. Hey, du Strumpfhoten, meine Unterhosen sind untenrum selbst Jumbos zu groß. Die Achse des Guten, die Achse des Kudas und Captain Hook zu stören aus dem Fruchtlikör. Mit der Frustlikör aus Bierbong hier entlang und Wottermilch und Likör wurde right rushy. Ja, ich muss ja alle gören ein bisschen verstören. Ich war in der Schule und habe Mist gelernt. Doch heute habe ich einen Beavis und einen Herd, einen Beavis und einen Herd. Hey, und wer will was machen? Mein Stiefvater Gerd wohnte überm Berg und lässt sich mich in Ruhe mit dem Terz. Er hält sich fern und macht sich damit ehrenwert. Schön, dass man meinen Lebensstil akzeptiert hat. So für F. Was wert's war. So für F auf dem Simpsons-Poster, auf dem Simmetank. Es riecht nach Gemisch. So für 6 auf dem Toast im Toaster. ZVS auf dem Jugendschutzgesetz. Tu es wie ein Jodler. Hashtags. Anti-Kicks, J Anti-Jesus. Und so heißt sie Mercedes in Beavis, während sie betet. Andrew says, wer zu bitte hat schon jemals Flair gehört? Tschechen Panzer, welche Klammer, Flair, Gewaltigung, da wird der Teppich ausgerollt, draußen Proll, wie man rappen soll, holter die Polterbeerdigung. Wenn du ne Sternschnuppe siehst, war das ein Fahrrad vollgepackt mit LEDs und dem Modell aus Goldchrom. So krumm, man könnte Glattkart drauf fahren, oder Schlagschlüssel wartet darauf mal, ey, Scharmütze. Kommst aus den Alpen wie Vollmilchatze, doch bleibst eher ruhig wie Goldschmidts Katze, Brot kann schimmeln, was kannst du? Ich fühl mich Gangster und nehme mir ein Strandhandtuch. Frisch gewaschen wie der Sand am Schuh. Ich sag es offen und ehrlich, spiel zu bestimmen, ist der Filter am Kinn. Offen und ehrlich. Eine Sightseeing-Tour mit der Angriffsdrohne. In der Kaffeesatz ist Pythagoras, Lightning, Hohen, Lacke, Down, hab's Bock drauf und werde Abschluss bestätigt, wenn wir saufen gehen. Lass uns das Haus einnehmen, genau meine Medie. Und jeder Traum beginnt im ersten Schritt. Jeder Traum beginnt im ersten Schritt, wo du im Herzen bist. Meine Musik lässt dich zerstreuen wie die Mühle das Salz. Meine Lehrer hatten mich als Schüler am Hals. Ich war ausgebrüht, aber im Haus beliebt. Und als sie um ihr Ego kämpften, hatte ich immer alles straight im Griff. Wie mit Lego-Händen. Lass es im Chaos enden und die Theos schenken. Hab mein Lego dann verschenkt an die Menschen, die eloquent denken oder geocachen. Retro ist best, wenn du geocachst. Ja, lass uns das alles verschenken, ja. Den ganzen Treffer raushauen, gibt's jetzt kostenlos. Mal wieder.